Professor Dr. Theo Morell. Eine der eigenartigsten und immer umstrittensten Persönlichkeiten um Hitler war sein Leibarzt Professor Dr. Theo Morell. Man kann von Hitlers Umgebung nicht sprechen, ohne sich mit diesem Manne zu beschäftigen. Über seine ärztliche Kunst steht mir kein Urteil zu. Da er jedoch als persönlicher Arzt des Chefs unstreitig gewisse ärztliche Erfolge erzielt hatte, war sein Einfluss sehr groß. Im Jahr 1938 war der Pressefotograf Heinrich Hoffmann schwer erkrankt. Die ihn behandelnden Ärzte hatten ihn bereits aufgegeben, als er auf den Gedanken kam, Morell aus Berlin kommen zu lassen. Schon nach kurzer Zeit stellte sich eine Besserung ein, und wenige Wochen einer Behandlung durch Dr. Morell genügten, Heinrich Hoffmann genesen zu lassen. Adolf Hitler, der Hoffmann sehr zugetan war, fühlte sich Morell zu Dank verpflichtet. Er lud ihn zu sich ein und nahm ihn auch als Gast auf seine Reisen mit. Schon nach kurzer Zeit entstand im Begleitpersonal eine gewisse Antipathie gegen Morell. Es wurde von uns allen als sehr wenig angenehm empfunden. Als Adolf Hitler sich entschloss, ihn auch im Wahlkampfreisen nach dem Anschluss Österreichs als Gast bei sich zu behalten. Irgendein Amt bekleidet Morell in dieser Zeit noch nicht. Er machte uns allen das Leben schwer. Er war unbeholfen und langsam. Es kam vor, dass er sogar den ihm für die Reise zugeteilten Wagen versäumte und zurückblieb. Nachher beschwerte er sich dann bei Hitler, es ging ihm alles viel zu schnell. Da der Chef in der Behandlung seiner Gäste sehr feinfühlig war und stets besonderen Wert darauf legte, dass sie sich wohlfühlten, hatten wir alle durch Morell viel Ärger. Er nahm keinerlei Rücksicht auf uns und war bald der Umlung, jagte damals die andere. So kamen wir auch nach Innsbruck. Da es keinen Saal gab, der die aus dem ganzen Tirol zusammengeströmten Menschenmassen fassen konnte, musste die Versammlung im Zelt stattfinden. Auch nach Ende der Veranstaltung wollten die Menschen noch immer keine Ruhe geben. Obwohl der Abend nebelig und die Luft feucht war, musste später mein Chef immer wieder aus dem warmen Zimmer auf den zügigen sich einer Erkältung bemerkbar. Der Begleitarzt Dr. Brandt wurde herangezogen, um eine genaue Diagnose festzustellen. Nach gründlicher Untersuchung erklärte er: Mein Führer, für Sie ist der Wahlkampf zu Ende. Morgen sind Sie stockheiser und bringen kein Wort mehr heraus. Der Chef war außerordentlich erregt. Das ist unmöglich. Ich kann nicht mitten im Wahlkampf nach Hause fahren. Unmöglich, Brandt. Morell erfuhr von der plötzlichen Erkrankung und ließ sich bei Hitler melden. Er bat darum, sich den Hals ansehen zu dürfen. Dann erklärte er kurz: Wenn Sie, mein Führer, meine Anordnung befolgen, sind Sie morgen gesund. Morell hatte nicht zu viel gesagt. Hitler musste sofort ins Bett. Morell gab ihm zunächst eine Vitaminspritze und ließ ihn dann die ganze Nacht mit einem schnell aus der Apotheke besorgten Apparat inhalieren. Außerdem wurden ständig heiße Ölwickel gemacht. Am nächsten Morgen war die Erkältung zurückgegangen. Am Abend konnte Hitler wieder sprechen. Nach der Rückkehr nach Berlin machte der Chef Morell den Vorschlag, als Internist in seinen persönlichen Dienst zu treten. Morell nahm den Vorschlag an und ließ seine Privatpraxis in Berlin von einem Vertreter besetzen. Von nun an gehörte er zum engsten Kreis um den Chef und war auch auf fast allen Reisen bei uns. Es steht außer Frage, dass Morell als Arzt freundlich und entgegenkommend war. Jederzeit war er bereit zu helfen. Er kannte keine Ausnahmen und es war ihm völlig gleichgültig, ob es sich dabei um Offizier oder um einen einfachen Mann handelte. Im Laufe der Zeit erwarb er sich so gerade bei den mittelbaren und niederen Dienstgraden einen großen Freundeskreis. Zu den höheren Chargen fand er jedoch keine richtigen Beziehungen. Er vertrat den grundsätzlichen Standpunkt, dass er Arzt und nichts anderes als Arzt sei. Er wollte keine gesellschaftlichen Beziehungen. Im Gegensatz zu unserem Chef war Morell ein großer Esser und der Tisch konnte ihm nicht reichlich genug gedeckt sein. Es gab Anlass zu vielen Scherzen und er wurde deswegen oft verspottet. Aber Morell machte sich nichts daraus. Er erklärte nur barsch, die Hauptsache sei ja doch, dass es ihm gut schmecke. Das Essen war auch tatsächlich seine einzige große Daseinsfreude. Er rauchte nicht, er trank nicht und von Frauen hat er wohl auch nicht viel gehalten. Morells größter Erfolg war seine Vitaminbehandlung. Er verordnete die Vitamine in Form von Spritzen und Tabletten. Die Präparate stellte er fast alleine in einem ihm selbst gehörenden Laboratorium in Hamburg her. Er hatte oft überraschende Erfolge. Karl Krause, der vom Juli 1934 bis zum September 1939 persönliche Ordonnanz des Chefs war, erkrankte etwa 10 Tage vor der geplanten Abreise nach Italien an einer doppelseitigen Lungenentzündung. Dr. Morell übernahm seine Behandlung. Nach 8 Tagen war Krause wieder gesund und konnte uns nach Italien begleiten. Lady Mitford, eine Angehörige des englischen Hochadels, wurde von Hitler, als sie zu Studienzwecken in Deutschland war, als sein Gast und zu den Bayreuther Festspielen geladen. Während der Festspiele erkrankte sie an doppelseitiger Lungen- und Rippenfellentzündung. Als der Chef davon Kenntnis erhielt, schickte er Dr. Morell sofort zu ihr. Auch in diesem Falle war die Patientin in wenigen Tagen wieder genesen. Während meiner Internierungszeit traf ich in den verschiedenen Lagern des Öfters Dr. Morell wieder. Aufgrund der umgehenden Gerüchte unterhielt ich mich mit ihm über die Ursachen der Herabsetzung seiner Person. Von Presse, Rundfunk und Ärzteschaft wurden schwere Anschuldigungen gegen ihn erhoben. Er war darüber sehr niedergeschlagen und erklärte immer wieder, dass er niemals eine Überdosis von den Medikamenten bei Hitler vorgenommen habe. Er habe immer nur sein Bestes getan, um den Chef durch Vitaminpräparate und Traubenzucker zu kräftigen. Durch die einseitige Kost Hitlers sei diese Maßnahme nicht zu umgehen gewesen. Hitler habe das wohl zu schätzen gewusst. Auf meine Frage, wie es denn zu den Gerüchten gekommen sei, dass er, Morell, Hitler im Auftrag einer fremden Macht durch seine Behandlung systematisch vergiftet habe, schilderte er mir den Sachverhalt. Infolge des Attentats am 20. Juli 1944 hatte sich der Chef ein Ohrenleiden zugezogen. Aus diesem Grunde wurde ein Ohrenspezialist, ein Oberarzt des Heeres, zur Behandlung hinzugezogen. Die Konsultation wurde stets im Schlafzimmer Hitlers vorgenommen. Eines Tages musste dieser Ohrenarzt im Schlafraum eine Zeit lang warten, da Hitler verhindert war. Aus Neugierde interessierte er sich für die auf dem Tisch liegenden Gegenstände. So erblickte er unter anderem eine Schachtel, die die Aufschrift Antigas-Tabletten trug. Darunter stand geschrieben, dass vor jeder Mahlzeit täglich 3 bis 4 Tabletten zu nehmen seien. Bekanntlich enthalten diese Tabletten in ihrer Zusammensetzung unter anderem Strychnin. Wer Hitler diese Arznei gegeben hat, weiß ich heute noch nicht. Jedenfalls nahm er sie schon seit langem, bevor ich seine Behandlung übernahm. Als ich ihn gelegentlich danach fragte, erklärte er mir, er nehme sie nur sehr unregelmäßig und nur dann, wenn besonders schwere Magenbeschwerden auftreten. Dagegen war von meiner Seite als Leibarzt nichts einzuwenden. Von diesen Tabletten nahm sich der Ohrenspezialist einige mit und ließ sie in einem Laboratorium untersuchen. Selbstverständlich musste man dort feststellen, dass sie unter anderem auch Strychnin enthielten. Professor Dr. Brandt, der nach seinem Ausscheiden aus seinem Amt als Leibarzt inzwischen Reichskommissar für das Gesundheitswesen war, hielt sich zurzeit gerade im Führerhauptquartier auf. Der Oberarzt hielt sich für verpflichtet, bei Professor Brandt zu melden und ihn auf die gefundenen Tabletten aufmerksam zu machen. Professor Brandt, der auf mich eifersüchtig war und in einem sehr gespannten Verhältnis zu mir stand, glaubte jetzt, das Mittel gefunden haben, um mich zu Fall zu bringen. Sofort setzte sich Brandt mit der diensttuenden Ordonnanz Arndt in Verbindung. Sagen Sie mal, Arndt, der Führer hat doch in seinem Schlafraum solche Antigastabletten liegen. Wie viel nimmt er eigentlich am Tag davon? Arndt gab eine durchaus richtige Antwort. Es ist ganz verschieden. Es richtet sich danach, ob er Blähung hat oder nicht. Brandt gab sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Zum Donnerwetter noch einmal. Ich will wissen, wie viele Stück er täglich nimmt. Arndt wurde verschüchternd. Es kann vorkommen, dass er 20 Stück davon nimmt. Also 20 Stück, Arndt. Ehe noch die Ordonnanz eine weitere Erklärung abgeben konnte, hatte Dr. Brandt den Hörer abgehängt. So ist sicher eine völlig falsche Meldung bei Brandt entstanden. Denn normalerweise hat sich Hitler der Tabletten ja gar nicht bedient. Sie standen vielmehr für den Fall von Magenstörungen bereit. Nach dem Telefongespräch setzte sich Dr. Brandt sofort mit den Ohrenspezialisten sowie den diensttuenden Chirurgen Dr. von Hasselbach zusammen. Die Herren, von denen keiner Internist war, errechneten, dass bei einer Einnahme von 20 Tabletten täglich so und so viele Einheiten Strychnin dem Körper zugefügt würden. Anschließend errechneten sie eine wie große Menge Strychnin Hitler seit dem Tage meiner Amtsübernahme im Jahr 1938 in sich aufgenommen habe. Da Strychnin bekanntlich vom Körper nicht ausgeschieden, sondern abgelagert wird, glaubten die drei Herren, den Beweis erbracht zu haben, dass sich Hitler bewusst und systematisch vergiften und anormal machen wollte. Brandt unterrichtete von dieser Entdeckung den Reichsführer SS unverzüglich telefonisch. Himmler traf sofort im Führerhauptquartier ein, um die Untersuchungen dieses Falls persönlich in die Hand zu nehmen. Als ich an diesem Tag den Speisesaal zum Mittagessen betreten wollte, stellte mich Dr. Brandt. Sagen Sie, Morell, Sie behandeln den Führer doch schon seit einigen Jahren. Wissen Sie überhaupt, was ihm fehlt? Allerdings, das weiß ich, antwortete ich. Hitler ist gesund, bis auf seine gelegentlichen Blähungen. Außerdem leidet er etwas unter Vitaminmangel, den ich aber durch Einspritzungen von Vitaminen und Traubenzucker beseitige. Nein, Herr Morell, Sie irren, antwortet Brandt schroff. Sie haben den Führer im Laufe Ihrer Behandlungen systematisch vergiftet. Es wird sich erst nach einer genauen Untersuchung herausstellen, was mit dem Führer los ist. Das hatte ich nicht erwartet. Tief bestürzt und niedergeschlagen eilte ich zu Hitler und unterrichtete ihn von dem ganzen Vorfall. Der Chef beruhigte mich und machte die Äußerungen, dass er doch einnehmen könne, was er wolle. Als ich anschließend im Führerbunker verlassen wollte, trat mir Himmler entgegen und fauchte mich an. Sie! Wenn Sie den Führer vergiften wollen, dann sind Sie schiefgewickelt. Damit Sie klar sehen, ich lasse Sie sofort aufhängen. Ich glaubte, meine letzte Stunde sei gekommen. In diesem Augenblick trat Hitler, der Himmlers Worte wohl gehört hatte, hinzu. Er sagte zum Reichsführer, ich sei bisher der einzige Arzt, der ihn richtig behandelt habe. Und was die Tabletten anbetrifft, so ist es meine persönliche Angelegenheit. Und Sie, Herr Himmler, haben sich nicht in Dinge einzumischen, die Sie nichts angehen. Da zu dieser Zeit das Ohrenleiden des Chefs geheilt war, musste der Ohrenarzt das Führerhauptquartier sofort verlassen. Der diensttuende Chirurg von Dr. von Hasselbach wurde an die Front versetzt. Professor Dr. Brandt aber bekam von Hitler den Befehl, das Führerhauptquartier nur noch zu betreten, wenn er ausdrücklich dienstlich dahin befohlen sei. Diese Unterhaltung mit Morell ist mir fast wörtlich in genauer Erinnerung geblieben. Und ich habe mein Gespräch mit Morell so wiedergegeben, wie es in meinem Gedächtnis haften geblieben ist. Nach Entlassung aus der Internierung starb Professor Dr. Theo Morell in den ärmlichsten Verhältnissen an den Folgen eines Leidens in Rottach am Tegernsee am 28. Mai 1948.